Geld sparen ist wichtig. Deshalb schreiben die Deutschen gern Kleinanzeigen, um Käufer für ihre gebrauchten Sachen zu finden. Unsere Lieblingsrussin Alia Begischewa hat schnell erkannt, dass sie dabei viel von ihrem wahren Charakter zeigen. Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Ich liebe es, Kleinanzeigen zu lesen. Kurze Texte, mit denen Menschen versuchen, etwas zu verkaufen, was sie nicht mehr brauchen. Oder mit denen sie hoffen, etwas zu finden, was ihnen fehlt. Von der Traumfrau bis zur Playmobil-Figur. Kleinanzeigen gibt es auf Internetplattformen, in Zeitungen und Zeitschriften. Außerdem hat fast jede Institution in Deutschland ein schwarzes Brett dafür. Die meisten sind inzwischen online. Die Anzeigen verraten mehr über Menschen, als es ihnen lieb ist. Sie sind auch ein Schlüssel zur Seele eines Volkes. Eine Carola von Fels, sie heißt eigentlich anders, verkauft zum Beispiel eine getragene Softshell-Outdoor-Kinderjacke für 10 Euro. Die Orthographie ist nicht ganz korrekt. Da ist er, der verarmte deutsche Adel. Gleichzeitig sammelt die Bank, bei der Frau von Fels angestellt ist, Kleidung für ein Waisenhaus in Osteuropa. Die Anzeigen stehen nebeneinander. Ihre Kollegin verkauft alte Bücher. 1 Euro das Stück. Dafür hat sie sich die Zeit genommen, jedes Buch zu fotografieren, um es dann mit einer konkreten Beschreibung im Intranet ihrer Firma zu veröffentlichen. Fleißig, diese Deutschen. Eine andere Angestellte verkauft ein angebrochenes Parfüm für 20 Euro. Sie hat es geschenkt bekommen, aber der Geruch gefällt ihr nicht. Ist da jemand, der ein Schnäppchen machen will? Geiz ist in diesem Land geil. Das hat schon vor Jahren ein großer Elektrowarenhändler festgestellt und diesen Satz zu seinem Werbeslogan gemacht. Ein engagierter Vater will dringend die DVDs Fuck You Goethe 1 und 2 bei den Kollegen ausleihen. Seine Tochter ist nämlich ins Kino zu Teil 3 eingeladen, kennt aber die ersten beiden Teile noch nicht. Es soll aber bitte keine Blu-ray sein, weil er dafür keinen Player hat. Mein Rat? Kauf doch einfach die beiden DVDs und den Blu-ray-Player gleich dazu. Manche strengen sich wirklich an bei den Formulierungen. Dieser außergewöhnliche Big Ben ist ein Puzzle der speziellen Art und sehr dekorativ, wenn er erstmal erbaut ist, schreibt eine Frau, die Spielsachen ihrer Söhne anbietet. 216 Teile, nach 4 Kinderhänden noch komplett vorhanden, sogar mit Anleitung. Die Deutschen lernen es schon als Kinder, vorsichtig mit ihren Sachen umzugehen. Viele vertippen sich, wenn sie einen Anzeigentext schreiben. Manchmal wird dann ein freudscher Versprecher daraus. Dummer statt Drummer. Gesucht zur Bandgründung. Hast du Eier, Stöcke, Groove und willst du dir den Rest geben? Das Schlimmste habe ich in einem Buch über Anzeigen entdeckt. Es heißt »Deutsche Putzfrau gesucht«, weil dieses Inserat den Autoren am häufigsten begegnet ist. Ein halber Satz, in dem so viele Ängste und Vorurteile stecken. Eine deutsche Putzfrau ist ordentlicher, pünktlicher und klaut nichts. Und vor allem spricht sie Deutsch. Wenn ich es richtig überlege, hätte ich auch gern eine deutsche Putzfrau. Meine spricht nur Polnisch, was die Konversation sehr erschwert. Leider ist es aber fast unmöglich, eine Deutsche zu finden. Wenn eine zufällig diesen Text hier hört, soll sie sich bitte bei mir melden.